Neonazis, die dein Marsch für uns hält. Und wie lang willst du noch warten? Wer antwortet in die Tafel? Mit Musik geht alles besser, doch darf Musik nicht alles sein. Lieder sind singen, das sind schön, und auch auf Konzerte gehen. Doch Deutschland gibt es nicht geschenkt. An erster Stelle steht der Kampf für Blut und Ehre und unser Vaterland. 20 Jahre Neonazis, 10 Jahre Marsch für Rudolf Hess. Und wie lang willst du noch warten? Wer antwortet in die Taten? 20 Jahre Neonazis, 10 Jahre Marsch für Rudolf Hess. Und wie lang willst du noch warten? Wer antwortet in die Taten? Das letzte Mal auf der Straße, wann hast du die letzte Demo besucht? Wann verklebst du dein letztes Plakat? Verteiltes Flugis in deiner Stadt. Wann hast du dein letztes Buch gelesen? Etwas für deine Bildung getan? Wann war deine letzte Sprühaktion? Kennst du deine Kameraden?